Deutschlandfunk. Kontrovers. Heute mit Sandra Schulz im Studio. Herzlich willkommen. Lange hatte die Türkei sich gesträubt, die von den USA angeführte Koalition im Kampf gegen die Terrormiliz des Islamischen Staates, des sogenannten Islamischen Staates in Syrien und im Irak zu unterstützen. Dann die Kehrtwende. Seit jetzt gut einer Woche fliegt die Türkei Luftangriffe auf den IS. Aber Ziel der türkischen Kampfjets gegen den Terror ist auch die kurdische Arbeiterpartei PKK in der Türkei und in der Europäischen Union als terroristische Vereinigung verboten. Allerdings gehören die Kurden zu den wichtigsten und auch zu den erfolgreichsten Gegnern des IS. Im Kampf gegen den IS erntet Erdogan die Solidarität der NATO. Zu den Angriffen auf die PKK hat sie in der vergangenen Woche beredt geschwiegen, weil das Bündnis darüber nicht einig ist. Wie riskant ist Erdogans Strategie? Was will er? Wie umgehen mit dem NATO-Partner, mit dem NATO-Land Türkei? Wie gespalten ist die NATO, das Bündnis selbst, in Zeiten, in denen über den Artikel 5 des Nordatlantikvertrags, der den Bündnisfall definiert, zumindest wieder mehr gesprochen wird? Was bedeutet die Entwicklung für die Bundeswehrtruppe in der Türkei? Was bringen die Ermahnungen aus Berlin und Brüssel? Der Friedensprozess mit der PKK müsse weitergehen. Und schließlich steht die Türkei vor einer neuen Welle der Gewalt? Fragezeichen. Über all diese Fragen wollen wir diskutieren in den kommenden anderthalb Stunden. Erdogans Mehrfrontenkrieg, wie weit geht unsere Solidarität mit dem NATO-Partner Türkei? Das ist heute Vormittag unser Thema. Und ich stelle Ihnen unsere Gäste heute Vormittag vor. Aus Berlin zugeschaltet ist Ahmet Gulacsi, Kolumnist der türkischen Zeitung Hürriyet, und Jürgen Trittin, für Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Und verabredet sind wir auch mit Roderich Kiesewetter von der CDU, Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags. Bisher haben wir den allerdings nicht erreicht. Wir sind weiter auf der Suche nach ihm und bemühen uns, den Kontakt noch herzustellen. Ich gebe Ihnen erstmal die Nummer durch und die Kontaktdaten, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich auch beteiligen wollen an unserer Diskussion, was wir hoffen und was wir uns sehr wünschen. 00800 4464 4464, das ist die Telefonnummer für unsere Live-Diskussion hier im Studio. 00800 4464 4464, das ist die Telefonnummer für die Studiodiskussion hier live aus Köln. Oder Sie schreiben uns eine Mail, das geht dann an kontrovers@deutschlandfunk.de. Ich wiederhole, kontrovers@deutschlandfunk.de. Und die Stimmen von heute Morgen, die haben wir wie immer für Sie schon zusammengefasst. Renate Rudolph aus Freldstedt. Ich finde es unerträglich, dass der Westen zuguckt, wie Erdogan die Kurden bombardiert. Die Kurden haben die letzten anderthalb Jahre für den ganzen Westen dort die Stellung gehalten und der Westen lässt die Kurden im Stich. Es ist unerträglich. Hat man als Einigen. Ich fürchte, man wird sich ein weiteres Mal den Interessen der USA beugen. Volker Weber aus Bettenhausen in der Rhön. Ich finde, da kann eigentlich keine Solidarität mehr sein. Herr Erdogan hat zwar am Anfang einige politische Fortschritte gebracht in Richtung Europa, aber inzwischen ist seine Politik nicht mehr mit europäischen Werten vergleichbar. Engelstolpen. Erdogan war mehrmals in der BRD und hat seinen Leuten kundgetan, dass sie sich hier nicht einleben sollen, brauchen, assimilieren. Das spricht für den Charakter von Erdogan. Andresen Neuwurmsdorf. Warum sollten wir keine Solidarität mit Erdogan und der Türkei haben? Schließlich ist es so, der IS hat auf türkischem Gebiet zum ersten Mal einen großen Anschlag gemacht und wenig später hat die PKK in der Türkei zwei Polizisten ermordet, geradezu hingerichtet. Und nun wird der Türkei vorgeworfen, dass sie sich irgendwie gegen diese Anschläge von den zwei verschiedenen Terrororganisationen wehrt. Warum soll sie das nicht dürfen? Warum sollten wir dafür keine Solidarität aufbringen? Hermann aus Braunschweig. Und ich bin der Meinung, dass es extrem wichtig wäre, dass die NATO und die Bundesregierung der Türkei da dringendst in die Parade fahren, weil die PKK die einzigen sind, die bisher erfolgreich gegen den IS gekämpft haben. Hörerstimmen also von heute Morgen und damit wollen wir einsteigen in unsere Studiodiskussion hier. Frage an Herrn Gulacsi von der Hürriyet. Ist die PKK genauso gefährlich wie der Islamische Staat? Nee, ich meine jetzt, PKK war ja immer eine gefährliche Terrororganisation. Das ist ja nicht neu. Und seit der 7. Juni, seit der Wahlen in der Türkei, soll PKK innerhalb der Türkei über 206 Anschläge begangen haben. Ich meine jetzt, da kann man doch nicht ganz einfach übersehen, dass PKK also eine gefährliche Terrororganisation ist und deswegen auch, in, wie Sie auch vorhin in Ihrer Moderation gesagt haben, dass auch in Europa, auch in vielen europäischen Ländern verboten ist. Jürgen Trittin. Und, ja, ich wollte gleich weitergehen an Jürgen Trittin und mit der gleichen Frage. Würden Sie sich da festlegen, welche Terrororganisation ist gefährlicher, die PKK oder der Islamische Staat? Nun, da gibt es einschlägige Resolutionen der Vereinten Nationen zu. Die Hauptgefahr in dieser Region geht aus vom Islamischen Staat. Das ist der Grund, warum alle Nachbarstaaten aufgerufen sind, die Strukturen für diese Organisation zu unterbinden. Das hat übrigens die Türkei lange nicht gemacht. Ohne die wohlwollende Unterstützung und das Hinterland in der Türkei wäre der IS nie so stark geworden. Das ist der Grund, warum ich glaube, es geht hier weniger um Terror und um äußere Feinde, sondern es geht schlicht und ergreifend in der Türkei um Innenpolitik. Hier soll mit militärischen Mitteln ein Wahlergebnis, was Herrn Erdogan nicht passt, rückgängig gemacht werden. Herr Kulacsi, wie sehen Sie das? Ich meine jetzt hier in der Bundesrepublik Deutschland und auch woanders vielleicht, macht man einen Fehler, glaube ich, indem man sagt, das haben wir auch jetzt bei den Hörern gehört, das lesen wir auch in den Zeitungen, auch in elektronischen Medien hören wir das und sehen wir das, dass man behauptet wird, dass die Türkei also die Kurden bombardiert. Die Türkei bombardiert nicht die Kurden, sondern die Türkei bombardiert die Zellen von PKK. Ich meine jetzt, das muss man doch voneinander trennen. Und darüber hinaus, diese Unterstellungen, dass die Türkei IS unterstützt hat, also das ist nicht neu, das kennen wir auch schon seit Monaten und seit einigen Jahren. Es ist enorm schwierig, in der Türkei diese IS zu kontrollieren. Das ist eine Grenze zu der Syrien, zwischen Türkei und Syrien, das sind über 913 Kilometer eine Grenze. Wie wollen Sie das überhaupt kontrollieren? Das heißt also, es sind also über 2 Millionen Menschen aus Syrien in die Türkei gekommen. Wie können Sie dann feststellen, wer IS-Terrorist ist oder wer nicht? Man hat von der Türkei aus versucht, also über 1500 Verdächtige aus dem Ausland, die nach Syrien wollten, doch in die Haft genommen hat und auch zurückgeschickt hat. Und darüber hinaus, über 11.000 Menschen hat man also verboten, in die Türkei einzureisen. Ich meine jetzt, da kann man natürlich von der Türkei irgendwas erwarten, das ist schon richtig. Die Türkei hat vielleicht davon ausgegangen oder die Verantwortlichen in der Türkei, dass die IS würde wahrscheinlich in der Türkei nichts unternehmen. Deswegen wollten also die IS-Terroristen nicht so provozieren und deswegen hat man vielleicht wenig dagegen gemacht. Da sollte man vielleicht entschlossen dagegen was mehr tun, schon in den früheren Zeiten. Das war vielleicht ein Fehler und das sehen wir seit Suruç, dass auch diese IS also überall imstande ist, diese Terrorattacke zu realisieren. Und 32 junge Menschen, das sind Türken, Kurden und anderes, doch ihr Leben verloren, also bei diesen Anschlägen. Da geht es jetzt um die Frage und auch den Vorwurf, der schon lange im Raum steht, nämlich dass die Türkei, Sie haben es auch gerade noch mal gesagt, den IS lange Zeit geduldet oder vielleicht auch sogar unterstützt habe. Aber Beweise für diesen Vorwurf, Jürgen Trittin, die gibt es eigentlich nicht, oder? Es gibt sehr starke Indizien. Der gesamte illegale Ölhandel, der lange Zeit die IS finanziert hat, ist über die Türkei abgewickelt worden. Ohne diesen organisierten Schmuggel wäre das nicht möglich gewesen. Es gibt den Fall, wo Soldaten der türkischen Armee einen Konvoi mit illegalen Waffen stillgelegt haben und versucht haben zu beschlagnahmen. Dieser Konvoi ist auf Weisung von Herrn Erdogan freigestellt worden. Alle Soldaten, die an dieser antiterroristischen Operation beteiligt waren, sind strafversetzt und zum Teil mit Strafverfolgung bedroht worden. Es gibt die Fälle von IS-Kommandanten, die in türkischen Gefängnissen wieder gesund gepflegt worden, Entschuldigung, in Krankenhäusern, nicht in Gefängnissen, ja. Gesund gepflegt worden sind und dann wieder zurückgeschickt worden sind. Anders gesagt, es kann als gesichert gelten, dass das IS ohne dieses logistische Hinterland, was es dort gegeben hat und was mit Duldung und zum Teil wohl auch Unterstützung des türkischen Geheimdienstes erfolgt ist, nie so stark geworden wäre. Ich will aber an einer anderen Stelle ausdrücklich hier widersprechen. Natürlich bombardieren türkische Flugzeuge Kurden. Sie können die Berichte von den Menschen in den kurdischen Dörfern, die ihre Dörfer verlassen mussten, weil sie diese Anschläge dort hatten, schreiten. Und es ist auch eine Tatsache, dass selbst mittlerweile jene irakische Kurden, die nicht der PKK angehören, sich gegen diese Luftangriffe gewandt haben, ausdrücklich protestiert haben. Wir haben es hier zu tun mit einem klaren Bruch des Völkerrechts. Niemand hat die Türkei ermächtigt, im Irak beispielsweise Bombenangriffe zu fliegen gegen die PKK. Und die Frage stellt sich für die Bundesrepublik Deutschland wie für die NATO insgesamt, ob man das völkerrechtswidrige Verhalten eines NATO-Mitgliedes noch mit der Frage der Bündnissolidarität bemänteln darf. Das ist eine Frage, auf die wir später natürlich auch noch mal zu sprechen kommen wollen. Wir diskutieren heute Morgen über die Situation in der Türkei, über die schwierige Situation, in die Präsident Erdogan die Türkei gebracht hat. Ich sage es an dieser Stelle noch mal. Wir haben im Moment erst zwei unserer eigentlich geplanten 3 Studiogäste im Studio. Wir warten noch auf den CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter und wollen jetzt an dieser Stelle aber vielleicht noch mal schauen auch auf die Ereignisse aus der letzten Woche. Es hat ja nicht nur die Angriffe auf die PKK-Stellungen gegeben, wie auch auf die Stellungen des IS, sondern es hat auch die Aufkündigung des Friedensprozesses gegeben. Des Friedensprozesses, der seit einigen Jahren jetzt lief zwischen der Türkei und der PKK. Jürgen Trittin, was ist da Ihre Analyse? Wer hat den aufgekündigt? Ich glaube, dass wir von beiden Seiten, und das ist immer in solchen Konflikten so, haben Kräfte, die daran zündeln. Innerhalb der PKK gibt es Strömungen, die wollten den Friedensprozess, den die Mehrheit an dieser Stelle wohl versucht hat, nicht machen, haben versucht, diesen zu stören. Und auf der anderen Seite gibt es das klare innenpolitische Kalkül von Erdogan, der gehofft hatte, die eben aus den kurdischen Milieus, aber eben nicht nur, sondern auch aus oppositionellen, aus grünen Kreisen stammende HDP, gehofft hat, die bei den Wahlen unter 10% zu halten, dass das nicht gelungen ist. Das hat ihm die Mehrheit der Mandate am Ende gekostet. Es hat sein Ziel durchkreuzt, eine verfassungsändernde Mehrheit zu haben. Und das ist der Grund, warum er nun mit einem Hochziehen dieses Konfliktes versucht, innenpolitisch Land zu gewinnen. Hier wird Wahlkampf mithilfe der türkischen Armee betrieben. Frage an Ahmet Kulaci von Hürriyet von der türkischen Zeitung. Ist es so, macht Erdogan Innenpolitik zulasten des Friedensprozesses? Wenn es so wäre, wäre das ganz falsch. Also das heißt, man sollte doch nicht in diese Richtung irgendwas unternehmen. Ich bin schon mit Herrn Lütten einverstanden, dass man also doch diese AKP-Regierung oder Erdogan doch vorgehabt hat, also die absolute Mehrheit zu haben bei diesen Wahlen, dass man diese HDP, also pro-kurdische Partei, doch diese 10%-Hürde nicht erreicht. Aber da haben wir festgestellt, dass die türkische Wähler doch sich sehr stark gemacht haben. Also nicht nur pro-kurdische Wähler, sondern auch türkische Wähler, also Türken sozusagen, die irgendwie links oder in die Richtung grün orientiert sind, doch die HDP unterstützt haben, damit sie also diese 10%-Hürde erreichen und ins Parlament kommen. Das war auch sehr vernünftig, glaube ich, dass man also doch dieses Problem innerhalb des Parlaments löst, nicht auf den Bergen, nicht mit den Waffen. Das also innerpolitische Kalkulation ist falsch, glaube ich, wenn man davon ausgeht, dass man eine Neuwahlen sozusagen diese AKP draußen halt, diese HDP draußen halten sollte. Das ist eine falsche Politik. Das soll man nicht machen. Wie gesagt, das dieses Problem, Kurdenproblem, kann man nur lösen, indem man diese Friedensinitiative weiterführt. Ich meine, das war ja erst diese PKK, also, dass diese Feuerpause zu Ende für beendet erklärt hat. Dann kamen diese Äußerungen von der türkischen Staatspräsidentin, dass man diese die Friedensinitiative nicht weiterführen könnte mit einer solchen Organisation. Nein, diese Friedensinitiative soll weitergeführt werden. Das ist der einzige Weg, glaube ich. Davon sind wir alle überzeugt. Dann sollte auch die türkische politische Verantwortliche überzeugt sein. Ja, und aber dass ich Ihnen da ins Wort falle, aber ich möchte den Ball gleich aufgreifen und Ihnen einerseits sagen, dass Roderich Kiesewetter von der CDU, Obmann im Auswärtigen Ausschuss, dass der uns jetzt zugeschaltet ist, herzlich willkommen auch an Sie in unserer Runde heute Morgen. Und weil wir jetzt seit einer Viertelstunde schon diskutieren, Herr Kiesewetter, kommen Sie in die Situation, sozusagen direkt reagieren zu müssen. Wir haben gerade darüber gesprochen, über das innenpolitische Kalkül von Erdogan in der Türkei und den Friedensprozess, den aufgekündigten. Und da war in dieser Woche im Spiegel zu lesen oder heute oder an diesem Wochenende, dass es immer wieder Mahnungen auch gegeben hat aus dem Verteidigungsministerium in Berlin, den Friedensprozess nicht aufs Spiel zu setzen und auch keine weiteren Eskalationen zu wagen. Wie erklären Sie sich es, dass diese Mahnungen so komplett ungehört verhallen? Also zunächst mal guten Morgen. Das SWR-Studio in Aalen hat endlich die technischen Probleme gelöst. Ich habe versucht, ein bisschen der Diskussion zu folgen. Ich denke, dass das Verteidigungsministerium schon die richtigen Punkte angesprochen hat, aber hier überwiegen aus meiner Sicht innenpolitische Überlegungen Erdogans. Erstens in ungewohnten Koalitionsverhandlungen und zweitens in der Absicht, doch wieder eine absolute Mehrheit durch möglicherweise Neuwahlen zu erzielen. Was aus meiner Sicht sehr misslich ist, dass die türkische Regierung die Chance, alle Kräfte gegen den Kampf gegen die IS zu bündeln, nicht wahrnimmt und jetzt international einen Scherbenhaufen verursacht hat in der Wahrnehmung, dass sich die westliche Gemeinschaft, zu der ich die Türkei zähle, nicht einig ist, wie man gegen die IS vorgeht und nunmehr der Kampf gegen die terroristische PKK quasi im Vorrang ist. Und das Verteidigungsministerium hat sehr deutlich gemacht, unseres und auch die Bundeskanzlerin, dass es hier um Mäßigung geht und die Verhältnismäßigkeit der Mittel ist nicht gewahrt über die Art und Weise, wie der Friedensprozess aufgekündigt wurde. Stellen Sie sich vor, die NATO-Verteidigungsminister tagen, geben ihre Handys ab in abhörsicheren Räumen und zeitgleich, wo dort getagt wird, kündigt Erdogan nach Terroranschlägen der PKK allerdings den Friedensprozess auf. Das ist nicht sauber abgestimmt und da hat das Verteidigungsministerium genau den Finger in die richtige Wunde gelegt. Herr Kiesewetter, aber meine Frage war ja, wie es denn eigentlich kommt, dass die Mahnungen aus Berlin, dass die in der Türkei, in Ankara offenbar gar nicht zur Kenntnis genommen werden oder jedenfalls genau das Gegenteil dann passiert. Ja, aber sie werden nicht zur Kenntnis genommen in dem Sinne, dass hier eine innenpolitische Chance besteht, die Erdogan mit seiner AKP wahrnehmen will. Er nimmt, um ein innenpolitisches Problem zu lösen, außenpolitischen Flurschaden in Kauf. Also er hört bewusst nicht zu. Und er hat sich sehr eng mit den Amerikanern abgestimmt. Und das zeigt eben auch wieder, dass die Europäische Union sich stärker zusammenbringen muss, dass die EU stärker mit einer Stimme sprechen muss, weil Erdogan die EU so bisher nicht akzeptiert hat und sich allein auf die Amerikaner orientiert, die ihm, weil sie weit weg sind aus der Region, in gewisser Weise einen Freibrief gegeben haben. Das ist das eigentlich Bedauerliche. Das sagt ja nichts aus, dass die Argumente des Verteidigungsministeriums richtig waren, aber wir haben noch nicht den Durchgriff auf die türkische Politik, den wir brauchen, um diesen Flurschaden endlich zu beenden. Ja, und da sind wir dann auch bei der Frage, wie die NATO, die ja gespalten ist, wie Europa reagieren soll. Das ist ein so großes Themenpaket, dass wir das gleich machen nach den Nachrichten ab 10 Uhr 35. Jetzt nutze ich die Gelegenheit, allen Hörerinnen und Hörern nochmal die Koordinaten durchzugeben für unsere Diskussion hier heute Vormittag bei Kontrovers. 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer für unsere Studiodiskussion. Also wenn Sie live hier mit uns und unseren Gästen diskutieren wollen, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Das wiederhole ich auch, kontrovers@deutschlandfunk.de. Das Journal am Vormittag heute mit Kontrovers und unser Thema heißt Erdogans Mehrfrontenkrieg. Wie weit geht unsere Solidarität mit dem NATO-Partner Türkei? Und das ist in den Hörerstimmen in der letzten halben Stunde gerade schon angeklungen. Die Meinungen sind da doch sehr unterschiedlich zwischen Herrn Weber, der sagt, es könne eigentlich keine Solidarität mehr geben, und Herrn Andresen, der sich auch gemeldet hat und der fragt, warum sollen wir keine Solidarität haben? Die Türkei ist angegriffen von zwei Terrororganisationen und setzt sich gegen die jetzt zur Wehr. Warum sollten wir da keine Solidarität haben? Zwei Hörerstimmen von heute Vormittag, und wir würden uns freuen, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich noch weiter bei uns melden würden für unsere Live-Diskussion hier im Studio. 00800 4464 4464 00800 4464 4464. Ich stelle Ihnen auch unsere Studiogäste heute Vormittag nochmal vor. Aus Aalen ist uns jetzt allerdings wegen technischer Probleme telefonisch zugeschaltet Roderich Kiesewetter von der CDU, Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Ahmet Kulaci, Kolumnist und Korrespondent der türkischen Zeitung Hürriyet, und von Bündnis 90 den Grünen, auch Mitglied aus dem Auswärtigen Ausschuss, Jürgen Trittin. Ich habe es gerade schon angekündigt, wir wollen in diese halbe Stunde einsteigen mit der Diskussion und der Frage, wie verhält sich der Westen, wie verhält sich jetzt die NATO gegenüber der Türkei? Und da geht meine Frage zuerst an Ahmet Kulaci. Welche Erwartungen haben Sie jetzt? Kann das alles so weitergehen wie bisher? Das heißt, welche Erwartungen, was NATO betrifft, selbstverständlich. Die NATO sollte doch sich solidarisch verhalten mit der Türkei. Die Türkei hat ja jahrelang doch in diesem Bündnis also ihre Aufgaben mit ja, ernsthaft übernommen. Und von daher kann die Türkei zu Recht erwarten von ihrer Bündnispartner, dass sie auch also bei solchen schwierigen Lage doch mit dabei ist. Sie haben auch schon angesprochen, dass die Türkei also keinen Bündnisfall beantragt hat. Das ist schon richtig. Aber da verstehe ich also diese Diskussion überhaupt nicht hier in der Bundesrepublik Deutschland oder woanders nicht. Deswegen nicht, weil man nach 11. September war ja also ein Bündnisfall zustande gekommen, proklamiert worden. Und da wurde auch Amerika nicht von einem anderen Land damals also angegriffen worden und von einer anderen Armee angegriffen worden. Und da hat man, wie gesagt, also waren alle für einen Bündnisfall dabei. Und jetzt auf einmal wird darüber diskutiert, ob es mit der Türkei sich solidarisch verhalten sollte. Selbstverständlich, die Türkei erwartet von ihrer Bündnispartner also eine Solidarität. Jetzt wird immer gesagt, Erdogan habe Angst vor einem Kurdenstaat. Aber das habe ich eigentlich keine Antworten gefunden. Was wäre an dem Kurdenstaat für Erdogan denn so schlimm? Ein Kurdenstaat wo? Also für die Türkei gilt, wie die anderen Länder, also die territoriale Integrität der Türkei. Also denn Türkei kann doch nicht, von der Türkei kann man doch nicht erwarten, dass man innerhalb der Türkei also ein Kurdenstaat entstehen könnte, sollte. Und von daher, also das ist ganz normal, also dass innerhalb der türkischen Grenze doch die Türkei also keinen Kurdenstaat akzeptieren darf und kann. Ja. Das ist selbstverständlich. Es ginge dann um die Frage des Wo, denn es gibt ja nicht wenige, die sagen, dass im Norden des Iraks und auch in Nordsyrien es faktisch diese ja, faktisch staatlichen Strukturen auch schon gäbe. Und das ist auch genau das Thema, um das es unserem Hörer Thomas Germann geht. Er hat sich heute Vormittag gemeldet. Und Herr Germann, Sie haben jetzt das Wort. Ja, guten Morgen. Hallo. Im Grunde ist das, was ich vortragen wollte, eben auch schon gesagt worden. Ich finde, man muss die Möglichkeit, dass es die Kurden eigene Staatsgebilde haben, denken dürfen. Und ich habe das Gefühl, dass natürlich in der Türkei sowieso, aber nachfolgend auch bei uns in Deutschland, diese Frage tabuisiert ist. Und ich glaube, es wäre sehr entspannend, wenn wir uns erlauben würden, zu denken, dass die Kurden eigene Staatsgebilde haben dürfen. In der Türkei oder auf dem Staatsgebiet der Türkei? Was im Moment Realität ist, das ist ja, dass sich dass Syrien und der Irak als Staaten zerfallen, so wie sie mal auf die Landkarte gezeichnet worden sind. Und es entstehen dort bereits ja staatsähnliche Organisationen von Kurden. Und das ist eine Realität, die versucht wird, von türkischer Seite, soweit ich das sehe, wegzudrängen. Und selbst in der Türkei, was mir am das Osmanische Reich war mit großer Selbstverständlichkeit ein Vielvölkerstaat. Und als es zerfallen ist, ist über den Umweg von Nationalismus versucht worden, eine neue Identität herzustellen. Aber das ist nicht tragfähig, wie es aussieht. Ja. Und ich würde auch nicht unbedingt sagen, die Kurden müssen einen eigenen Staat haben. Ich würde auch da annehmen, dass das eher in der Geschichte eine Übergangskonstruktion ist, weil der Nationalismus einfach, also auch der türkische in der Türkei, den Blick so verengt. Ja, man muss denken dürfen, dass es auf dem Territorium der jetzigen Türkei auch eigenständige, in welcher Form auch immer, selbstverwaltete Gebiete von Kurden geben kann. Ja, was ja noch nicht das gleiche wäre wie ein Kurdenstaat. Ich glaube aber, Ihr Punkt ist trotzdem klar geworden. Vielen Dank dafür. Und das möchte ich jetzt nochmal weitergeben in die Runde. Das ist nämlich, Herr Kulacsi, bei uns, glaube ich, auch gerade durchaus durcheinander gegangen. Der Vorwurf an Erdogan lautet ja, dass er einen kurdischen Staat, egal wo, verhindern will. Also weder Erdogan noch jemand anderes kann einen Kurdenstaat woanders nicht verhindern. Das also, wenn das müssen also diese Länder selbst wissen, was wie sie damit umgehen wollen, ob das in Syrien oder in Irak oder in Iran also ein Kurdenstaat entsteht. Wie gesagt, da müssen diese Völker das selbst entscheiden. Aber wie ich vorhin gesagt habe, hier ist wichtig die territoriale Integrität der Türkei. Das steht ihr also doch völkerrechtlich zu, dass man innerhalb der Türkei, egal ob Erdogan ist oder eine andere Regierung oder eine andere Partei, keinen Kurdenstaat akzeptieren würden, auch nicht zulassen würden. Das ist auch zu Recht und das ist auch das Recht der Türkei. Und wie sich die NATO einsetzen sollte für die Türkei und eben auch Europa, das wiederum sieht Bärbel Hamburg ganz anders. Die sagt, der Türkei solle klar die rote Karte gezeigt werden für ihren, das ist allerdings Interpretation, so ersehnten NATO-Bündnisfall. Und die Bundeswehr, und damit sind wir bei der nächsten Diskussion, die Bundeswehr solle sofort aus der Türkei abgezogen werden, Roderich Kiesewetter von der CDU. So wie ich die Äußerungen verstanden habe aus Berlin, ist das aber nicht geplant. Warum nicht? Das ist auch nicht sinnvoll. In jedem Fall ist die NATO ja dort vor Ort, um Solidarität mit der Türkei zu zeigen, aber auch um zu signalisieren, dass das Bündnis der NATO bereit ist, sein Territorium zu sichern. Das ist das militärische Signal. Zugleich geht aber auch ein politisches Signal aus, und das ist ja das Wesentliche auch an der NATO. Wir brauchen, der Konflikt zwischen Irak und Syrien, also innerhalb dieser beiden Länder, wird sicherlich noch einige Jahre gehen. Aber wir sollten jetzt bereits uns überlegen, wie wir einen politischen Prozess anstreben, eine Art Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region, wo die Fragen Kurdenstaat und Ähnliches gelöst wird. Die Fragen auch des Schutzes der religiösen Minderheiten, wie auch der größeren Gruppen Sunniten, die Kurden sind ja auch Sunniten. Also das könnte man im Rahmen einer solchen Konferenz machen, die jetzt erheblich leichter zu erreichen ist durch das Abkommen mit dem Iran und den Staaten aus Europäischer Union und Weltsicherheitsrat. Was aus meiner Sicht jetzt wichtig ist, dass wir nicht übereilt sagen, der NATO-Einsatz in der Südosttürkei ist verfehlt, sondern wir sollten überlegen, wie wir dieses Zeichen der Solidarität auf eine bessere Grundlage stellen. Das Ziel ist die Bekämpfung des IS und den bekämpfen wir nicht mit Patriot-Raketen. Dieses politische Signal, das wir als Solidarität zeigen, könnte man jetzt, wir haben Zeit dazu, in aller Ruhe neu bewerten und überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, dass die Bundeswehr sich zum Beispiel mit Aufklärungstornados dort beteiligt. Dies bedarf eines neuen Mandats, aber wir haben die Zeit dazu. Und solange das nicht geklärt ist, sollten wir den Patriot-Einsatz fortsetzen. Aber im Januar wird neu darüber zu entscheiden sein. Und ich denke, die nächsten 4-5 Monate sind allen Schweißes wert, darüber nachzudenken, ob wir eine Folgemission machen. Die Patriots alleine sind nur ein politisches Symbol. Wir wissen, dass die Opposition im Bundestag das natürlich anders, viel kritischer sieht. Herr Trittin, Sie haben auch gleich das Wort. Aber mich hat die Nachricht aus der Regie erreicht, dass Herr Kota schon jetzt länger wartet. Deswegen wollen wir gerade die Runde öffnen und Herrn Kota in unserer Runde begrüßen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wie sehen Sie die Diskussion? Also ich sehe die Diskussion ganz anders und auch die mediale Berichterstattung. Ich verfolge diesen Konflikt seit Anfang an und es wird eigentlich immer darüber berichtet, dass Erdogan die Kurden angreift und ist einfach mal einschränkt und so weiter und so fort. Und letztendlich auch noch diese Vorgehensweise für die möglich bevorstehende Wiederwahlen, Neuwahlen in der Türkei als Propaganda genutzt wird. Der Konflikt letztendlich und auch der Ursprung an der ganzen Situation, wie es momentan ist, ist sicherlich einmal die Hinrichtung der zwei Polizisten, was aber gar nicht erwähnt wurde beispielsweise und darüber gesprochen worden ist die Situation, dass flächendeckend in der Türkei durch PKK-Sympathisanten Demonstrationen, Molotow-Cocktails, während der Demonstration mit Kalaschnikows in teilweise Istanbul-Straßen herumgelaufen worden sind. Und ein Staat hat nun mal die Sicherheit, die Aufgabe, für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen. Und auch solche Vorgehensweisen von Demonstrationen und Vorgehensweisen zu unterbinden. Ja, Herr Kota, wenn ich das ganz kurz zusammenfassen darf, vielleicht hier mit einem kurzen Zwischenstopp, also das, was Erdogan macht, das finden Sie richtig und sozusagen für einen Staatsmann geboten. Jürgen Trittin von den Grünen, das sehen Sie ganz anders, oder? Die Herstellung innerer Sicherheit und die Verhinderung von Kriminalität ist Kernaufgabe eines Staates. Da kann gar kein Zweifel dran bestehen. Nur hat dieser Staat erstens erklärt, er versucht, diesen Prozess letztendlich politisch zu lösen. Das ist das, worauf Europa die Türkei immer wieder anmahnt. Und das zweite Problem stellt sich, dass es hier ja nicht nur darum geht, die territoriale Integrität der Türkei zu verteidigen, sondern zurzeit werden außerhalb der Türkei auf dem Staatsgebiet des Irak, auf dem Staatsgebiet Syriens militärische Operationen der Türkei durchgeführt. Und das ist eben genau durch all dieses nicht gedeckt. Und wir stehen in der Situation, ob die NATO politisch gesprochen genau die Kräfte zusehen soll, dass die bekämpft werden in deren Regionen, wo die Verantwortung tragen, wo es selbstständige politische Entitäten gibt im Norden Syriens, im Norden des Iraks, wo erfolgreich, eine der wenigen Regionen, wo erfolgreich der IS zurückgedrängt werden ist, ob diejenigen, die den IS zurückgedrängt werden, weiterhin von der türkischen Luftwaffe in ihren militärischen Handlungen beschnitten und behindert und geschwächt werden soll. Der Profiteur ist die IS. Und das ist das Problem, über das wir reden. Ich bin bei Roderich Kiesewetter völlig einer Meinung. Wir werden am Ende eine große politische Lösung für die Region brauchen. Aber aktuell stellt sich die Frage, ob die NATO schweigend dabei sitzen soll, wie die Kräfte außerhalb der Türkei militärisch geschwächt werden, die bisher die einzigen waren, die militärisch am Boden gegen den IS tatsächlich Fortschritte erzielt haben, die unter anderem dafür verantwortlich sind, dass die Jesiden im Sinjar-Gebirge gerettet worden sind. Und da, glaube ich, kommen wir in eine sehr schwierige Situation. Und wenn sich das weiter eskaliert und wenn sich dieser Konflikt weiter eskaliert, dann stellt sich für mich auch die Frage, ob es eigentlich verantwortlich ist, in diesem Konfliktgebiet weiterhin mit deutschen Soldaten präsent zu sein, die ja jetzt schon Ausgangssperre und Bewegungsschwierigkeiten haben, weil man um ihre Sicherheit fürchtet. An der Stelle würde ich Herrn Kota, unseren Hörer, der sich gemeldet hat, auch gerne nochmal zurückfragen. Diese Sorge, dass durch die Luftangriffe gegen die PKK das indirekt der IS gestärkt wird, diese Sorge teilen Sie nicht? Also ich möchte mal es so formulieren. Die Türkei wäre mit Sicherheit, hat mit Sicherheit die Stärke, auch gegen den IS erfolgreich gegenzuarbeiten. Dafür muss man nicht die PKK von Seiten Deutschlands unterstützen, die ohnehin als Terrororganisation eingestuft wurde. Ich kann mich noch ganz gut an Sätze erinnern, dass man mit Terroristen nicht verhandelt, nicht unterstützt. Genau das wird derzeit unternommen. Die Situation, dass die Türkei irakische PKK-Stellungen angreift, das ist richtig. Nur muss man aber auch sehen, dass die PKK, die innerhalb der Türkei gegen die Türkei und gegen die Bevölkerung agiert, auch von diesen Stützpunkten aus dem Irak heraus unterstützt wird. Und ich sehe das als reine Selbstverteidigung und Sicherheit, Gewährleistung innerhalb der Türkei. Ein Kurdenstaat innerhalb der Türkei zu bilden, gründen zu lassen, halte ich genauso oder befürworte ich in dem Sinne nicht, weil die Türkei ist nun mal ein Vielvölkerstaat. Da gibt es Abchasen, Tscherkesen, Armenier, Bosnier, was weiß ich alles für Völker. Und wenn jedes Volk innerhalb der Türkei sein eigenes Fleckchen Land beanspruchen würde, dann gäbe es heute die Türkei nicht. Anderes Beispiel, innerhalb Deutschlands leben mittlerweile seit gut 50 Jahren türkische Migranten. Und stellen sich vor, die Türken, 2-3 Millionen mittlerweile in Deutschland, würden ihr eigenes Land, ich sage einfach mal als Bundesland Hessen, nach so einer langen Zeit für sich in Anspruch haben wollen. Ich glaube, das würde auch definitiv Deutschland nicht zulassen. Und ein ähnliches Beispiel wäre in der Türkei. Ja, wobei es ja separatistische, jetzt wollen wir es allerdings nicht auf die Witzebene ziehen, separatistische Bewegungen gibt es aus Wedding geeignet. Bayern, werden da ja auch gemeldet. Das hat jetzt noch nicht zu den gewaltsamen Auseinandersetzungen geführt. Herr Kota, vielen Dank für diese Eindrücke, auch für diese Meinung, für die Impulse für unsere Diskussion hier heute Vormittag bei Kontrovers. Und das möchte ich jetzt nochmal weiterspielen an Roderich Kiesewetter, an den Verteidigungs- und Außenpolitiker vor allem von der Union. Diese Diskussion um einen Kurdenstaat, wir haben sie gerade schon mal angesprochen, und aber auch die Reaktion der NATO und die Rolle des Westens. Und auch an der Stelle waren wir gerade schon. Jetzt gibt es diese Ermahnungen aus Brüssel und aus Berlin. Aber welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, den Druck zu erhöhen, wenn wir feststellen, dass diese Mahnungen nicht wirklich zu Buche schlagen? Naja, das letzte Mittel wäre natürlich, dass wir die Diskussion vorantreiben, die NATO-Kräfte dort abzuziehen aus der Südosttürkei. Ich hielte das für ein falsches Zeichen. Es geht also um die Patriot-Raketen. Jetzt müssen wir sehr rasch, und das findet ja in Berlin zwar statt, trotz Sommerpause, das politische Gespräch mit der Türkei suchen und auch mal herausfinden, warum verändert die Türkei die Prioritäten. Sie hat über Monate sich sehr schwer getan, die IS zu bekämpfen. Sie haben die Grenzen durchlässig gehalten. Und es entstand schon in gewisser Weise der Eindruck, dass die Türkei die IS auch als jemanden sah im Kampf gegen Assad, die Führung von Syrien. Jetzt hat glücklicherweise vergangene Woche die Türkei ihre Politik gegenüber IS geändert, aber zeitgleich, und das ist das Ambivalente und was mir die Verteidigung der türkischen Außenpolitik so schwer macht, wendet sie sich gegen einen innenpolitischen Gegner, der auch in Deutschland als Terrororganisation gesehen wird, die PKK. Aber was mir fehlt, ist eine Bündelung der Kräfte gegen die IS. Und das ist das, was auch die internationale Gemeinschaft erreichen muss. Die Türkei selbst baut natürlich auf die Bündnissolidarität, weil sie weiß, ohne NATO-Unterstützung wird sie selber nicht viel ausrichten. Und auf der anderen Seite kann es sich die NATO nicht leisten, die Türkei zu sehr zu kritisieren. Also ist die Türkei in einer gewissen Win-Win-Situation und versucht dies innenpolitisch zu seinen Nutzen, also keine Koalitionsregierung, möglicherweise Neuwahlen auszunutzen. Und das gefährdet auch unsere Bereitschaft, die türkische Politik zu verteidigen. Und wir sollten als Bundesrepublik Deutschland die guten Beziehungen, die wir zur Türkei ja über Jahrzehnte aufgebaut haben, nutzen, diesen Prozess zu kritisieren, sehr deutlich anzusprechen. Ich würde nicht damit drohen, jetzt schon abzuziehen, weil wir dann auch vom Ziel ablenken, die IS zu bekämpfen. Die Kurden haben de facto eine sehr unabhängige Region im nördlichen Kurdistan, im nördlichen Irak. Und die Tendenz geht ja auch dahin, die Staatlichkeit des Iraks durch eine inklusive Politik, also alle Kräfte einzubeziehen, und die Kurden sind ein Stabilitätsanker. Das ist, glaube ich, nicht der eigentliche Kritikpunkt. Der Kritikpunkt ist, dass die Türkei die Kräfte, die den IS bekämpfen, dazu zählen auch bestimmte kurdische Gruppierungen, jetzt auseinanderbringt. Und wir nicht mehr geschlossen die IS bekämpfen. Der Profiteur der ganzen Aktion ist der IS und es schadet letztlich auch unserer Bündnissolidarität. Deswegen sollten wir uns vor klaren Worten nicht zurückscheuen. Ja, das sind wir als Freunde auch verpflichtet. Herr Kiesewetter, hat es diese Geschlossenheit denn überhaupt je gegeben? Denn die Türkei agiert natürlich auch so souverän, weil sie weiß, aus den USA kommt Unterstützung und die NATO ist gespalten. Wie käme die NATO denn aus dieser Zwickmühle raus? Nun, ich denke, dass wir uns jetzt nicht verleiten lassen sollten, die Diskussion über den Sinn und Zweck der Patriot laufen zu lassen, sondern als Deutsche auch sehr klar darauf hinzuwirken, dass wir alle Kräfte gegen IS bündeln und dass wir versuchen, sagen wir mal, mit Erdogan diese innenpolitische Diskussion zu führen. Aber entscheidend ist auch, und das hat Frau von der Leyen deutlich gemacht und auch der Außenminister Steinmeier, dass wir von Brüssel aus eine andere Politik gegenüber der Türkei brauchen, nämlich eine Politik, die die Türkei zur Mäßigung auffordert, die quasi darauf hinwirkt, dass PKK und KDP nicht auseinanderdividiert werden, sondern die PKK als das betrachtet wird, was sie ist, und dass wir eine gemeinsame Strategie gegen den IS verfolgen. Dazu müssen die NATO-Partner Druck auf die Türkei ausüben, denn die Verhältnismäßigkeit ist von der Türkei durchbrochen und dieser Druck geht natürlich nur diplomatisch und eben auch mit Blick auf die Patriot, dass man eben sagt, wir müssen uns überlegen, ob wir dieses Signal der Solidarität so weiter aufrechterhalten können. Da frage ich jetzt den Oppositionspolitiker Jürgen Trittin von den Grünen. Ehrlich gesagt auch Herr Giesewetter, weil ich es jetzt selbst nicht verstanden habe. Haben Sie verstanden, Herr Trittin, wie die Bundesregierung Druck machen will? Also ich glaube schon, dass wir innerhalb, die NATO ist ja von Erdogan instrumentalisiert worden. Die Einberufung des NATO-Rates war ja Teil seiner Inszenierung im Kampf gegen die PKK und er hat einen klaren Hauptfeind, das ist nicht der IS, das ist der Vorwand, der Anlass an dieser Stelle, ist die NATO inszeniert worden und ich glaube von der NATO und damit bin ich dann bei dem Versuch, dem Vorschlag von Herrn Käsewetter Zähne zu verleihen. Wenn die NATO an dieser Stelle klar sagt, wir werden uns aus dieser Operation zurückziehen, wenn ihr diesen Kurs fortsetzt, dann ist das ein klares politisches Signal. Das ist das, was ich übersetzen würde mit dem, wo ich Herrn Käsewetter ja recht geben würde. Man muss an dieser Stelle nicht nur Klartext reden, sondern man muss auch Druck ausüben auf Erdogan, sodass klar wird, auch innerhalb der Türkei, er kann sich bei diesem Vorgehen nicht auf die Solidarität der Europäer an dieser Stelle verlassen. Es ist in der Tat ein riesiges Problem, dass die USA in dieser Situation, wie ich finde, einen großen außenpolitischen Fehler machen, nämlich den außenpolitischen Fehler ausgerechnet zuzulassen, dass jene Kräfte geschwächt werden, die am Ende dringend gebraucht werden, wenn man den Kampf gegen den IS am Boden gewinnen will. Weil ich habe bisher die US-Administration so verstanden, dass sie das weder mit ausländischen Truppen noch mit eigenen Truppen machen möchte. Und deswegen glaube ich, dass hier auch gegenüber den USA klar benannt werden sollte, dass eine solche Tolerierung einer solchen Strategie durch Erdogan, durch die USA nicht akzeptabel ist. Und daraus folgt auch schon fast zwingend die Frage an Ahmet Kulaci, Kolumnist der türkischen Zeitung Hürriyet, ob es jetzt tatsächlich der Vorwurf stimmt, dass die Türkei letzten Endes die NATO auch gegeneinander ausspielt oder die Akteure in der NATO, die ja unterschiedlicher Meinung sind. Nein, glaube ich nicht. Also ich meine jetzt, wer die NATO, was Bündnisse als Partner doch seit Jahren existiert, dann sollte auch ihre Aufgabe doch zu erfüllen haben, was die Verantwortung gegenüber der Türkei betrifft. Also man kann doch nicht erwarten, dass die Türkei dort allein gelassen wird, auch was die IS-Kämpfe betrifft. Also wenn, dann sollte die Türkei diese ganze Operation also auch gegen IS dort also durch mit Verbündeten zusammen machen. Das geht nicht also, dass man dort die Türkei allein lässt. Die Türkei lebt in dieser Geografie. Ich meine, als Individuum können wir unsere Nachbarn aussuchen, aber als Land kann man seinen Nachbarn nicht aussuchen. Aber Herr Kulaci, gerade dagegen hat sich die Türkei ja lange gesträubt. Ja, deswegen sage ich ja, dass man also als Land seinen Nachbarn nicht aussuchen kann. IS oder IS-Terroristen standen doch in diesem Gebiet. Das sind die Nachbarn, also unsere Nachbarländer, sowohl in Irak auch in Syrien. Das heißt, wie ich vorhin gesagt habe, da wollte die türkische Verantwortliche wahrscheinlich die IS nicht so provozieren, indem sie also gegen Türkei was unternimmt. Aber das haben wir festgestellt, dass diese IS-Terroristen unberechenbar sind und die würden also überall diese Terroranschläge ausüben. Das haben die auch gezeigt in der Türkei. Selbstverständlich soll die Türkei auch mit den anderen Verbündeten gegen IS doch kämpfen. Das ist schon richtig. Erdogans Mehrfrontenkrieg. Wie weit geht unsere Solidarität mit dem NATO-Partner Türkei? Das ist heute Vormittag unser Thema bei Kontrovers. Jetzt noch ziemlich genau 25 Minuten lang. Und ich stelle Ihnen unsere Studiogäste heute Vormittag nochmal vor. Aus Berlin ist zugeschaltet Jürgen Trittin, für Bündnis 90 Die Grünen Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags. Und er sitzt in einem Studio zusammen mit Ahmet Kulaci, dem Kolumnisten der türkischen Zeitung Hürriyet. Und aus Aalen ist uns zugeschaltet Roderich Käsewetter von der CDU, Obmann Lehmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags. Jetzt möchte ich gerne in diese halbe Stunde gehen mit einer Frage, mit einer Anregung, die uns ein Hörer aus dem Schwarzwald geschickt hat, dessen Namen ich allerdings hier an dieser Stelle nicht nennen kann. Er sagt, wir sollten noch stärker differenzieren. Darüber haben wir uns bisher so ein bisschen hinweggeschummelt, über die Gruppierungen, die allesamt ja Kurden sind, Peschmerga, es gibt da die syrischen Kurden, die der PKK näher stehen. Und das möchte ich verknüpfen mit der Frage an Roderich Kiesewetter. Es hat ja nun im letzten Jahr die Entscheidung gegeben, die durchaus umstrittene Entscheidung von der Bundesregierung, die Peschmerga mit Waffen zu beliefern. Die Peschmerga, die sich dann wiederum allerdings als gar nicht so schlagkräftig gegen den IS erwiesen haben, wie bisher gedacht. Ist denn jetzt klar, wer mit diesen Waffen kämpft? Also zunächst einmal sicherlich die Peschmerga, so wie sie auch ausgebildet werden. Und im Einsatz selbst muss man auch deutlich herausstellen, dass in Nordirak die regierende KDP, also die Barzani-Partei, sich gerade jetzt am Wochenende auch deutlich von der PKK distanziert hat und die PKK auch aufgefordert hat, den Nordirak zu verlassen. Also die Peschmerga unterstützen die KDP. Und hier zeichnet sich schon deutlich ab, wie die Positionierung innerhalb verschiedener kurdischer Gruppen sind. In jedem Fall hat Deutschland eine richtige Entscheidung getroffen, weil wir uns beteiligen am Kampf gegen die IS. Wir haben uns eine Gruppierung herausgesucht, die als gemäßigt gilt. Vor allen Dingen aber leiten wir alle unsere Transporte über Bagdad und beteiligen die Zentralregierung, sodass wir nichts an der irakischen Zentralregierung vorbeimachen. Dies ist also sehr eng abgestimmt. Die Peschmerga führen mit anderen Gruppierungen den Kampf gegen die IS und machen das verhältnismäßig erfolgreich. Deutschland hat sich aus zwei Gründen dafür entschieden, dies zu tun. Zum einen, um den Kampf gegen die IS auch konstruktiv zu unterstützen und zweitens, auch um politischen Einfluss zu gewinnen in der Region. Denn wenn Deutschland keine Waffen liefert und sich nicht positioniert, haben wir auch keinen Einfluss. Aus innenpolitischen Gründen müssen wir uns dort mitbeteiligen, weil wir die größte Auslandsgemeinde der Kurden außerhalb des Südosteuropas haben und weil wir auch eine sehr große türkische Gemeinschaft in Deutschland haben. Deshalb brauchen wir auch politischen Einfluss in der Region. Wir machen das mit der Unterstützung der Peschmerga. Jürgen Trittin, das teilen Sie? Ich halte es für richtig, dass es eine politische Unterstützung ergibt. Man muss allerdings wissen, dass die Situation nicht so einfach ist. Selbst im Bereich des Nordirak, und da blicken wir oder ich persönlich auf über 20 Jahre Solidarität mit dieser Region zurück, selbst dort gibt es zwei Kräfte, die sich teilweise untereinander vehement bekämpfen. Es gibt erschreckende Berichte auch von Human Rights Watch über die Vorgehen der jeweiligen Sicherheitskräfte untereinander. Und Fakt ist, dass zum Beispiel die Auseinandersetzungen um Kobane im Wesentlichen von Kräften geführt worden sind, die eben nicht weder den Barzani noch den Talabani-Kurden angehören, sondern geführt worden sind von Angehörigen der syrischen PKK. Und Fakt ist auch, dass die Bundesregierung über die Lieferung und den Verbleib der Waffen bis heute nur unzureichend Auskunft geben konnte, wo diese Waffen am Ende geblieben sind. Das heißt, wir haben es mit einem sehr komplexen Bereich zu tun. Es ist richtig, dass wir versuchen, dort Menschen auszubilden. Es ist richtig, dass es ein klares politisches Signal an die Türkei gibt, zu einem Aussöhnungsprozess zu kommen mit der PKK, damit alle Kräfte im Kampf gegen die IS gebündelt werden. Ob man dafür das Risiko eingehen sollte, Waffen hinzuliefern, von denen man am Ende, wie die Bundesregierung selber zugegeben hat, nicht weiß, wo sie gelandet sind, würde ich ein großes Fragezeichen dran machen. Was wir schließlich brauchen, ist nach meiner festen Überzeugung für diesen Gesamteinsatz ein Mandat des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Und da frage ich mich, warum die deutsche Bundesregierung an dieser Stelle nach wie vor so untätig ist. Wir haben gerade die Erfahrung gemacht, dass wir mit Russland die syrischen Chemiewaffen, dagegen richteten sich übrigens hauptsächlich die Patriots, aus dem Verkehr gezogen haben. Wir haben, Herr Kiesewetter hat darauf hingewiesen, zusammen mit Russland und China es erreicht, den Iran zu einem Stück nuklearer Abrüstung zu bringen und die einzubinden in einen politischen Prozess in dieser Region. Warum man diese Erfahrung nicht nutzt, um den Kampf gegen die IS auf eine klare, völkerrechtlich einwandfreie Grundlage zu stellen. Das erschließt sich mir bis heute nicht. Ich habe immer den Eindruck, das hätte etwas damit zu tun, dass man sich nicht mit Russland einigen möchte, was an dieser Stelle ich für falsch halte, weil ich glaube, man kann sich mit Russland einigen. Roderich Kiesewetter von der CDU. Das liegt natürlich, das weiß Herr Trittin auch sehr genau, an der Konstellation im Weltsicherheitsrat. China wird sich sicherlich enthalten, aber wir brauchen Russland für eine Friedenslösung in der Region. Und Russland wird da sicherlich auch ein paar eigene Ansprüche stellen. Jedenfalls haben wir aus Russland sehr gute Signale in den Verhandlungen mit dem Iran erzielt. Ohne Russland wäre es nicht zu einer Lösung gekommen, gleichwohl wir Deutschen dort auch eine sehr konstruktive Rolle gespielt haben. Für eine Gesamtlösung brauchen wir sicherlich Russland und auch den Iran. Nur, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, solange wir kein Mandat erreichen können, können wir nicht untätig sein. Und die Bundesregierung, diese Woche ist der politische Direktor des Auswärtigen Amtes zu politischen Gesprächen in der Türkei, arbeitet ja sehr intensiv. Und je offensichtlicher sie es machen, umso weniger Aussicht haben sie. Wenn sie diesen Druck öffentlich zu sehr erhöhen, dann wird die Türkei schlichtweg zumachen und sich nicht konstruktiv an den Gesprächen beteiligen. Also es findet hinter den berühmten Kulissen finden sehr viele und enge Gespräche statt. Aus meiner Sicht ist es jetzt aber wichtig, dass wir mehrgleisig fahren. Das eine ist, eine Lösung im Kampf gegen die IS zu finden. Dazu gibt es eine internationale Koalition, die von den USA geführt wird. Da beteiligt sich zum Beispiel auch Australien dran, Neuseeland, Japan, skandinavische Länder, Belgien, Deutschland. Deutschland relativ zurückhaltend, skandinavische Staaten mit Kampfflugzeugen, Deutschland eben mit der bewaffneten Ausrüstung und Ausbildung. Wir brauchen da einen längerfristigen Prozess und mit Russland, glaube ich, werden wir eine Lösung erzielen müssen, weil ohne Russland wir keine Lösung in der Region erreichen werden. Aber das ist eben nichts, was über Nacht geht, sondern es ist ein monatelanger Prozess. Allein das Iran-Abkommen hat 12 Jahre gedauert. Wir dürfen uns für die Lösung zwischen Irak, Syrien und der Gesamtregion nicht so viel Zeit lassen. Das drängt, es geht nicht nur um die Flüchtlinge, sondern es geht auch um die Frage des Überlebens der Bevölkerung. Es geht um schnelle Nothilfe. Hier müssen wir in allererster Linie anpacken. Wir vergessen ja in unserer heutigen Diskussion das Leid und Schicksal der hunderttausenden Flüchtlingen. 2/3 der syrischen Bevölkerung ist auf der Flucht innerhalb und außerhalb des Landes. Nur noch 7 Millionen leben dort, wo sie auch aufgewachsen sind. Im Irak ist es etwa 1/3 der Bevölkerung, das auf der Flucht ist. Und wir haben ja auch nicht nur durch die Flüchtlingsbewegungen, sondern wir sind auf dem Weg in eine humanitäre Katastrophe. Und dazu brauchen wir, wenn wir es nicht schaffen, lieber Jürgen Trittin, hier eine Weltsicherheitslösung hinzubekommen, brauchen wir eine Lösung der beteiligten Staaten aus der Region mit europäischer Unterstützung. Daran müssen wir arbeiten. Ja, Herr Kiesewetter, und die Frage, die viele Hörer uns stellen und auch gemeldet haben, ist die, Sie haben es ja gerade selbst nochmal gesagt, das wird alles dauern, das geht nicht von heute auf morgen. Und die Frage ist, ob Erdogan so lange machen kann, was er will. Und ähnlich ist, wenn ich es richtig verstanden habe, auch der Standpunkt von Herrn Doğan, der sich aus Hamburg gemeldet hat und den wir jetzt in unsere Runde schalten wollen. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ich grüße Sie und allen Beteiligten der Diskussionrunde. Ja, also es geht in diese ganze Geschichte einfach um den Machtausbau von Erdogan. Erdogan ist einfach, wir müssen alle einen Punkt nicht außer Acht lassen. Er ist eine große Gefahr durch seine Machtlust und durch seine totalitäre Herrscheridee. Und die Türkei war dem Frieden noch nie so nah wie in letzter Zeit. Und das war ein, sage ich mal jetzt, ein Dreiergesprächrunde zwischen HDP, Erdogan und Öcalan. Und der vierte, der sogenannte Guerillaführung auf Kandil, die waren indirekt daran beteiligt. Wenn der Erdogan tatsächlich gewollt hätte das ganze Geschichte in eine vierte Runde zum Abschluss bringen können. Und dieses Anschlag im Suruc, der fast zum Überlauf gebracht hat, dieser Anschlag ist einfach fahrlässig oder fast, in meinen Augen, fast gewollt, weil er bräuchte ja Vorwand, um seine Friedenspolitik oder sogenannten Friedenspolitik, in meinen Augen eher Hinhaltetaktik war in letzter Zeit. Und das wollte nur als Vorwand genutzt werden. Und wenn da bei diesem Bombenanschlag nicht die Oppositionelle ums Leben gekommen wären, sondern Anhänger von AKP und Erdogan, wäre die ganze Geschichte wahrscheinlich anders gelaufen. Aber es ist traurig, dass Türkei wieder zurück in beiderseitige Gewaltsituationen zurückgeraten ist. Und die Lösung wäre politische Plattform, nicht Krieg. Mir fällt nichts mehr ein. Von Flüchtlingen bis Oppositionellen in der Türkei. Der Zustand ist einfach, dass wir Westen uns nicht instrumentalisieren lassen von Erdogan für seine Machtpolitik. Das ist ein Racheakt von Erdogan gegenüber den Kurden wegen verlorenen Wahlen. Wir wissen ja, wie nachtragend er sein kann, wie gnadenlos er sein kann. Haben wir in Gezi-Demonstrationen gesehen, jetzt gar nicht so lange hier. Zehntausend verletzte Menschen und mehrere Tote. Und das Befehl zum Schießen hat er ja selber öffentlich angekündigt, dass er sie erteilt habe an den Polizei. Herr Doğan, jetzt muss ich Ihnen an dieser Stelle ins Wort fallen, einfach weil die Telefonqualität nicht so super berauschend ist. Ihr Punkt ist klar geworden. Wir sind jetzt nochmal zurück bei der türkischen Innenpolitik. Damit sage ich vielen Dank nach Hamburg. Vielen Dank an Herrn Doğan. Und wir haben die Ratlosigkeit ja gerade gehört, die sicherlich nicht nur Herr Doğan für sich gepachtet hat, sondern die sicherlich im Raum steht, nachdem Erdogan, der viel für den Friedensprozess mit der PKK getan hat, sich jetzt von diesem Friedensprozess löst. Wer oder was kann in dieser Situation jetzt überhaupt noch Frieden vermitteln zwischen der Türkei und der PKK? Das frage ich Ahmet Kılıçdaroğlu von Hürriyet. Ich meine, die türkische Regierung selbst, glaube ich. Wir haben auch in der letzten Zeit viel darüber gehört, dass der türkische Ministerpräsident Davutoğlu doch ganz deutlich gesagt hat, dass man also, sobald PKK also mit diesen Anschlägen aufhört, mit der Friedensinitiative weitergehen will, die Friedensinitiative weiterführen will. Und das ist jetzt also ein gutes Signal, das stelle ich auch fest. Natürlich bei diesen Äußerungen, da es eine Kontradiktion zwischen Erdogan und Davutoğlu gibt. Und ich finde es gut, dass diese Friedensinitiative weitergeführt wird. Aber auf der anderen Seite, wie ich gesagt habe, sollen auch also diese PKK-Anschläge aufhören. Und dann der Türkei kann man vieles vorwerfen. Aber auf der anderen Seite hat man ja auch in Nordirak seit Jahren diese PKK-Zellen doch erlaubt, dort zu stationieren. Und das heißt, diese meisten PKK-Kämpfer kamen doch von der irakischen Seite. Von daher kann man auch jetzt der Türkei nicht unterstellen, nein, also das ist ein völkerrechtswidriges Verhalten, wenn man also in der Nordirak bombardiert, die PKK-Zellen bombardiert. Und von daher, da muss man ganz vorsichtig sein, glaube ich, dass man nicht nur die Türkei beschuldigt, man soll auch einsehen, dass von der anderen Seite auch eine Gefahr besteht. Das würde ich jetzt gerne noch mal von den Außenpolitikern aus dem Bundestag wissen. Roderich Kiesewetter von der CDU. Wen sehen Sie jetzt als möglichen Moderator oder wer kann jetzt dem Friedensprozess zwischen türkischer Regierung und der PKK ein neues Leben einhauchen? Also zunächst mal wird ja auch deutlich, dass Erdogan eine gewisse Unterstützung aus dem Nordirak bekommt von Barzani, in dem die KDP deutlich gemacht hat, dass die PKK sich absetzen soll. Also insofern ist er da in gewisser Weise nicht isoliert. Der Knackpunkt aus meiner Sicht ist, dass Erdogan ganz andere Prioritäten verfolgt, als sie notwendig sind. Und da ist es schwer zu vermitteln. Der Punkt ist doch, dass wir die Kräfte bündeln müssen gegen den IS. Diese Kompromisslinie hat Erdogan lange nicht verfolgt, hat sie letzte Woche aufgegriffen, aber seinen Schwerpunkt auf die Bekämpfung der PKK gesetzt. Das ist aus meiner Sicht nicht redlich, hat er seine Prioritäten gegen das, was wir vom Westen aus vorhatten, also vom Westen, diese Koalition gegen die IS entwickelt haben, diese Verabredung hat er verlassen. Insofern kann die Lösung nur von ihm ausgehen und es müsste aus meiner Sicht von einigen Regierungen, der Bundesdeutschen, wie jetzt auch der politische Direktor ja nach Ankara reist, aber auch von der NATO das klare Signal an Erdogan kommen, die Prioritäten anders zu setzen. Erdogan wird sich davon aber nicht beeinflussen lassen. Ich glaube, da sind wir uns doch einig, dass es wenig hilft, hier in diese Richtung zu wirken. Wir müssen ganz deutlich Erdogan klar machen, dass wir von ihm etwas anderes verlangen, Aber je stärker wir das und je offensichtlicher wir es machen, umso weniger wird er sich daran halten. Deshalb glaube ich, muss das politische Signal unter Einbeziehung der USA lauten, zuallererst IS bekämpfen. Und Erdogan sollte so rasch wie möglich seine Koalitionsverhandlungen abschließen. Diesen Einfluss, glaube ich, sollten wir nehmen. Und er setzt sie aus. Die 45 Tage laufen im August aus, die gemäß Verfassung vorgeschrieben sind. Und es deutet ja alles darauf hin, dass Erdogan das Klima für Neuwahlen vorbereitet. Ich befürchte, dass er diesen Kurs weiterfährt, die Neuwahlen ansetzt. Die müssten dann im November sein. Und in dieser Zeit wir kaum die Möglichkeit haben, entsprechenden Einfluss zu nehmen. Und deshalb stellt sich noch einmal die Frage, wie wir die NATO aufstellen mit Blick auf den Kampf gegen IS, ja, dass die Patriot nicht ausreichen, sondern dass wir etwas anderes versuchen benötigen. Versuchen Sie doch mal, diese Frage zu beantworten. Darüber sprechen wir jetzt seit fast anderthalb Stunden. Es wird keine Vermittlung mit Erdogan geben, solange Erdogan sein innenpolitisches Problem nicht löst. Wir dürfen da nicht blauäugig sein. Das bedeutet, wir haben jetzt bis November eine Phase, wo sich die NATO selbst neu aufstellen muss, in der Frage, wie man den IS bekämpft. Die Türkei wird uns dort nicht unterstützen. Die Türkei wird knallhart diese gegenwärtige türkische Führung, ihre innenpolitischen Ziele verfolgen. Jeder offene Druck auf die türkische Regierung wird abprallen. Das wird Erdogan sogar noch stärken in seiner innenpolitischen Diskussion. Deshalb helfen ganz gezielt Besuche von Abgeordneten, helfen Besuche auf der Ebene der politischen Direktoren, vielleicht auch auf Ministerebene. Aber ansonsten wird sich Erdogan von diesem Prozess nicht abbringen lassen. Herr Trittin, ja, die Frage an Herrn Trittin von den Grünen aus der Opposition. Welche Ideen hat die Opposition denn? Ich glaube, wir sind hier an einem sehr interessanten Punkt. Wenn die These richtig ist von Herrn Kiesewetter, dass alles darauf hindeutet, dass wir bis November hinein eine Zwischenphase haben werden, in denen Herr Erdogan Innenpolitik betreibt, so soll man sich nicht vertun. Diese Innenpolitik hat dann zwei Konsequenzen. Erstens, sie geht einher mit einer massiven Kriminalisierung genau der Kräfte, die man für eine Aussöhnung innerhalb der Türkei brauchen würde. Was wir erleben, ist ein Prozess, der darauf abzielt, die HDP in die Illegalität zu treiben, auch indem Abgeordnete zum Beispiel der Verfolgung ausgesetzt sind, obwohl gerade dies die Kraft ist, die eine vermittelnde Position an der Stelle einnehmen könnte. Und zweitens, in dieser Zeit werden außerhalb der Türkei, in den Gebieten, wo es die tatsächliche Auseinandersetzung gibt mit der IS, die Kräfte militärisch bekämpft, die gegen die IS stehen. Das ist zum Gewinn der IS. Und das kann sich nach meiner festen Überzeugung die NATO in dieser Form nicht bieten lassen. Und das ist der Grund, warum ich von deutscher Außenpolitik erwarte, dass sie versuchen, diese Kontroverse zunächst mit den USA zu diskutieren und tatsächlich darauf zu dringen, dass die Priorität Kampf gegen den IS dort wieder in den Mittelpunkt gestellt wird und nicht Kampf gegen die PKK und die Gegner der IS. Und zum Zweiten, dass man selbstverständlich in aller Ruhe gegenüber der Türkei, ob nun öffentlich oder über politische Gespräche, klar macht, wenn dieser Kurs beibehalten wird, dann sehen wir keine Grundlage mehr dafür, dass wir im Rahmen des NATO-Einsatzes dort mit Patriot-Raketen und anderen Maßnahmen vertreten sind, weil die NATO ist ein Bündnis zur Verteidigung von Werten und der äußeren Sicherheit der Mitgliedstaaten. Sie ist kein Bündnis zur Verteidigung der autokratischen Bestrebungen eines Herrn Erdogan. Herr Kiesewetter, diese Diskussion, auch diese Kontroverse, die Herr Trittin anmahnt, auch mit oder gegenüber der USA, werden Sie die verfolgen? Ja, sicher. Woran merkt man das? Ja, nun, zum einen tragen wir ja nicht jedes Gespräch gleich zu Markte. Und außerdem haben wir die Entwicklung ja erst seit 2 Wochen in dieser Zuspitzung oder gut seit 10 Tagen. Und zudem, wissen Sie alle, sind wir dabei, das Sommerloch mit Sinn zu füllen und nicht mit Spekulationen. Das bedeutet also, abgeschafft. Wir haben hier sehr zügig politische Gespräche anzupacken. Das Auswärtige Amt ist da sehr aktiv. Das weiß Herr Trittin noch aus eigener Erfahrung. Der entscheidende Punkt aus meiner Sicht ist jetzt, dass wir den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen. Das bedeutet also sowohl auf der Abgeordnetenebene, wir planen noch im August eine Reise aus Vertretern aller Parteien aus dem Auswärtigen Ausschuss in die Türkei, von den Grünen zum Beispiel Herr Nuripur, von der SPD Frau Müntefering. Das Entscheidende ist, Gesprächsfäden alle pflegen und verknüpfen. Das Gleiche gilt natürlich für die Regierungsseite, aber für die spreche ich nicht. Ich spreche für meine Fraktion im Bundestag. Und der dritte Bereich ist, dass wir auch in unserer Bevölkerung ganz offen über die Thematik sprechen. Nichts wäre schlimmer, als wenn wir diese innenpolitische Verhärtung, wie wir sie in der Türkei haben, jetzt auch bei uns in der Bevölkerung bekommen. Also ich glaube, wir haben hier auch mit Blick auf die Medien eine ganz wichtige Aufgabe, aufzuklären, was dort gerade abgeht. Und ich teile den Punkt, den Herr Trittin angesprochen hat, dass wir in einem Punkt hier ganz massiv Druck machen müssen, nämlich Verhandlungen mit den USA, dass die innenpolitischen Probleme nicht zu unseren Problemen werden und dass der Gesprächsfaden dahin geht, alle Kräfte gegen die IS zu priorisieren. Das ist doch eine wunderbare Ablenkung, die wir gerade erleben. Die IS reibt sich die Hände, die Flüchtlingszahlen nehmen zu und wir streiten über innenpolitische Probleme der Türkei. Und das müssen wir überwinden und dazu brauchen wir eben fortgesetzte Gesprächsfäden, aber auch klare politische Bekenntnisse, wie wir sie vorhin von uns allen hier am Mikrofon gehört haben. Wobei ja auch das gerade noch Teil der Kontroverse oder der Diskussion ist, ob es nun um Innenpolitik geht oder um die Positionierung in der Region. Jetzt möchte ich kurz vor Ende unserer Sendung nochmal die Perspektive probieren, jetzt doch auch nochmal in der Türkei bleibend. Die Frage an Ahmet Kulaci von Hürriyet, welche nähere Zukunft sehen Sie für die Türkei? Steht das Land jetzt vor einer neuen Welle der Gewalt, so wie es sich zumindest in der letzten Woche angekündigt oder abgezeichnet hat? Ich hoffe es nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass diese Auseinandersetzung so weitergeht, dass auch diese terroristischen Aktivitäten, Anschläge auch innerhalb der Türkei sich vermehren werden. Ich befürchte es und darüber hinaus, ich hoffe es nur, dass es in der Türkei so bald wie möglich also eine neue Regierung gebildet wird. Heute wird die letzte Runde also zwischen AKP und CHP, also diese Republikanische Volkspartei, stattfinden. Ich hoffe, dass sie doch also so weit kommen, dass sie also eine Koalitionsregierung bilden, dass man auch wieder Stabilität in der Türkei erreichen kann. Auch, wie gesagt, zu friedlichen Lösung diese Problematik sich stark machen, diese Koalitionsregierungen. Da sehe ich also doch gute Absichten und vielleicht nur einen Satz in diese Richtung. Also man versucht ja jetzt seit Jahren innerhalb der Türkei also die Bevölkerungsteile sozusagen gegeneinander zu bringen und eine bürgerkriegsähnliche Zustände zu schaffen. Das hat bis jetzt keiner geschafft. Ich hoffe es, dass er auch so weiter bleibt. Das waren die Einschätzungen von Ahmet Kulaci, Kolumnist der türkischen Zeitung Hürriyet, zum Ende unserer Kontroverssendung. Ich sage Ihnen nochmal, wer heute unsere Gäste waren. Außer Herrn Kulaci hat in Berlin mitdiskutiert Jürgen Trittin von Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags. Und aus Aalen war uns zugeschaltet, aus Baden-Württemberg, der CDU-Obmann im Auswärtigen Ausschuss im Bundestag, Roderich Kiesewetter. Hier im Deutschlandfunk folgt jetzt gleich die Sendung Umwelt und Verbraucher mit meinem Kollegen Georg Ehring. Im Studio bis hierhin war Sandra Schulz. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.